Schrecken, Trübsal, Angst und schneller Tod. Völker, die das Land bedecken, Sorgen und sonst noch mehr Not, Sorgen und sonst noch mehr Not. Aber wir ein Segensjahr, ein Segensjahr. Sieben andere Länder zwar, aber wir ein Segensjahr, ein Segensjahr, ein Segensjahr.